WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Freithemennacht. Heute auch wieder, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Franziska und Franziska ist 50. Hallo Franziska. Hallo Jürgen. Um was geht's bei dir? Okay, also erstmal an die Situation gewöhnen. Bin ein bisschen aufgeregt, aber ich versuche ruhig zu bleiben. Ja genau, versuch mal. Okay, also dein Teamgespräch mit dem Roland hat mir eigentlich schon ein bisschen geholfen, deswegen kann ich vielleicht etwas sortierter reden als vorhin. Das ist gut. Geht ja. Also, ich bin Single. Mhm. 50 sagten wir ja schon, und lebe in einer großen WG. In einer großen WG? 6er WG. Oh, das ist ungewöhnlich. Ja. Für dein Alter? Ja. Ja, finde ich, oder? Ja, ist ungewöhnlich und umso schöner. Ja, gut. Wie ist die WG gemischt? Drei Männer, drei Frauen. Drei Männer, drei Frauen. Ungefähr so in deinem Alter? Alle so, die drei Männer in meinem Alter etwa. Ja. Also plus minus 2 bis 14 Jahre. Ja. Also der WG-Älteste ist auch einer der Begründer. So, es geht im Prinzip um 4 Männer um mich rum. Und was mir eigentlich schon im Gespräch mit den Leuten in deinem Team geholfen hat, ist, dass der jetzt sozusagen am neuesten hinzugekommen ist, eigentlich die Irritation hervorgerufen hat. Ah. So. Also bisher war das so im normalen WG-Rahmen, man war befreundet miteinander und alles lief ja, so. Ja, das schon. Also mit 2 mit der Männern in der WG war ich mal Paar. Ach so, warst du mal? Ja, mit dem einen ist das also in so eine Freundschaft gelaufen. Also das hat schon fast was schwesterlich-brüderliches. Ja. Und mit dem anderen empfinde ich es eigentlich fast partnerschaftlich. Die Ebene läuft schon so seit 25 Jahren mit immer wieder Unterbrechungen. Ja. Es gab auch Erotik, die gibt's im Moment nicht. Ja. So, dann spielen 2 weitere Männer eine Rolle. Das ist also jüngeren Datums, etwa 1,5 Jahre, weil, wie viele das sicherlich auch machen, bin auch ich immer mal in einem Internetforum unterwegs gewesen und habe die über das kennengelernt. Der eine 500 Kilometer weg wohnend, der andere in der gleichen Stadt. Aha, du bist aber gut beschäftigt mit den Männern. Naja, sagen wir mal so, sicherlich gut beschäftigt im Sinne von, sie sind vorhanden, aber nicht im Sinne von Häufigkeit. Na gut, aber immerhin gibt's da zarte Bande. Ja, das ist richtig. So, 2 zarte Bande zu denen, die außerhalb wohnen. Na, außerhalb der WG, aber einer außerhalb der Stadt, in der ich lebe. Genau, ganz genau. Und der andere in der gleichen Stadt. So, und jetzt gibt es einen neuen. Und jetzt gibt's einen neuen. In der WG. Nein. Auch in der gleichen Stadt lebend, nicht in der WG lebend. Ja. Der wahrscheinlich, der ist der alles außen, also der mich im Moment sozusagen bisschen ins Chaos hat gleiten lassen, weil der mir also vor 1,5 Monaten abends irgendwie auf dem U-Bahnhof getroffen, kennengelernt, in einem 10-minütigen Gespräch, nachdem er den Ausstieg vermittelte, der Spirit würde stimmen, es sei ein Wunder. Es sei ein Miracle und er würde sich in mich verliebt haben und ist auch seitdem quasi an mir dran. Den habe ich jetzt auch schon 3-4 Mal getroffen. Mhm. Wir wollen es noch mal ein bisschen klarstellen. Mhm. Sexuelle Kontakte und ein bisschen Kribbeln im Bauch hast du im Moment mit 3 Männern? Nee, mit einem von diesen 4 gibt es sexuelle Kontakte. Mit allen anderen gab es was Sexuelles, aber im Moment nicht. Ah ja, okay. So. Diese beiden, die außerhalb sind, außerhalb der WG, auch keine sexuellen Kontakte? Ja. Naja, mit einem außerhalb der WG gibt es sexuelle Kontakte. Der ist das. Einer mit einem, wir müssen klar. Nein, einer von diesen beiden, die ich im Internet kennenlernte, mit dem gibt es sexuelle Kontakte und das seit 1,5 Jahren. So, und mit den anderen nur so. Und mit dem anderen, mit den anderen gab es auch sexuelle Kontakte. Mit dem zweiten aus dem Internet würde es sowas auch wieder geben, aber den sehe ich viel zu selten. So, jetzt aber zum neuen. Und der Neue, das ist eigentlich der, das ist mir jetzt auch durch das Gespräch mit dem Roland klar geworden, das ist eigentlich der, der jetzt alles durcheinander gebracht hat. Du bist ja radadoll, Franziska. Mit deinen zarten 50 Jahren bist du ja völlig, völlig von der Rolle. Mit so vielen Kerlen. Sag ich mal, so ist ja nicht schlimm, ist ja gut. Mhm. Ja. So, der Neue, den du in der U-Bahn kennengelernt hast. Genau. Wie alt ist der? Der ist 15 Jahre jünger als ich. Ja. Bist du denn in den auch verknallt? Ich bin vermutlich eigentlich nur in einen von diesen blinden Internetmännern etwas verliebt. Also nicht in aber den? Aber chancenlos. In den. Von der U-Bahn nicht? Nee, warme Gefühle, aber keine Verliebtheit. Ist der Fall doch eigentlich klar, oder? Der da wäre? Ja, dass du dich auf den nicht weiter einlässt. Auf den aus der U-Bahn, meine ich. Naja, das ist eben für mich diese chaotische Frage, weißt du? Weil er dir ja so viele Komplimente macht und nee, er sagt... Nee, pass auf, Jürgen, das ist so, dieser eine von diesen Internetmenschen ist mir zwar angenehm, wichtig, wahrscheinlich auch irgendwie eine Verliebtheit, aber insofern chancenlos, als dass der im Prinzip in einer festen Beziehung steckt. Mhm. Ja, so. Und sagen wir mal so, mittelfristig könnte das also entweder anstrengend, stressig oder langweilig werden, weil ich mich entweder viel zu viel auf das einlasse, was er mir möglich machen kann. Okay. Ja, und mich zu sehr zurücknehme. Dazu kommt auch noch, dass ich eine relativ hohe Sensibilität habe, die genau deswegen gleite ich also durch bestimmte Geschichten immer wieder an depressive Episoden. Also ich habe so eine 3-jährige Behandlungshistorie hinter mir. Aber der Neue, der Neue. Und der Neue bringt es durcheinander insofern, als dass der mir anscheinend vermittelt, dass der wirklich ernst meint. Ja, aber das ist kann doch dir völlig egal sein, wenn du es nicht ernst meinst. Deswegen wundere ich mich, dass sich das überhaupt irritiert, wenn du klar sagst, nee, mit dem... Naja, da kommen wir in den Grund der Geschichte, dass ich schon merke, so eine Sehnsucht nach was Vertrauten, Festen, Verlässlichen ist schon irgendwie da. Ja, gut. Der scheint die Möglichkeit zu eröffnen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, weil ich den Typen nicht kenne. Ja, ne? Dann lass dich doch erstmal ein bisschen auf den ein. Aber wenn du von vornherein schon so sagst, nee, der ist es eigentlich nicht, dann sind da wahrscheinlich wenig gute Aussichten, oder? Naja. Also ich argumentiere so jetzt von meiner Person heraus. Wenn, mhm. wenn mir da jemand gegenüber sitzt und der ist ganz hoch interessiert und ganz sagt mir solche Sachen, wie der zu dir gesagt hat, würde mich das völlig kalt lassen, wenn ich auch nicht ansatzweise ein bisschen von dem empfinden würde. Mhm. Insofern, weil wäre der Fall für mich ganz schnell erledigt. Es sei denn, so ein Hauch findet bei mir auch statt und dann könnte man sich ja mal ein bisschen mit der Person beschäftigen. Mach genau, das ist ja der Hauch. Ja gut, dann triff dich doch mal mit dem ab und zu. Ja. Der wohnt und die auf anderen, also ich wollte eigentlich was Altes sortieren, bevor ich mich auf was Neues einlasse. Ja, das ist ja auch richtig so. Mhm. Letztendlich finde ich auch, dass man erst mal reinen Tisch machen soll, bevor man dann was zu was Neuem geht. Die anderen Sachen scheinen mir bei dir aber auch nicht so mit großer Euphorie verbunden. Das läuft so nebenher, mal ein bisschen oder mal nicht. Und genau. Das tröpfelt so dahin. Genau. Vielleicht sind ja auch alle nicht die Richtigen. Kann ja auch sein. ja, wie wir alle wissen, in der Liebe sowieso immer die große Frage, wo ist was richtig oder so, ne? Ja. Wie lange bist du denn schon Single überhaupt? Schon, hat jetzt schon irre lange. Echt? Ja, also... Ja, was heißt? 10 Jahre? Wobei nicht, wirklich wahr. Nee, jetzt zeigt die letzte Sache nicht zu ernst genommen. Also... Irre lange stimmt, naja, könnte man auch sagen, irre lange, also seit 2008. Oh ja, gut, das ist schon eine Weile. Ja. Und die Sehnsucht nach einer großen Liebe, mit allem, was dazugehört, die ist schon da. Also, sagen wir mal, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, glaube ich schon, dass sie irgendwie da ist. Ich möchte aber eigentlich an meinem unabhängigen Leben, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe, für einen Mann irgendwo hingegangen zu sein etwas aufgegeben zu haben. Das möchte ich jetzt eigentlich so nicht mehr ändern. Und das ist meine Angst gegenüber diesem 35-Jährigen, ich glaube, du dass der sich was vorstellt, was ich überhaupt nicht beantworten verstehe, kann. Verstehe. Aber ich glaube, du willst die Quadratur des Kreises. Ja. Ne? So klingt das fast. Mhm. Mensch. Franziska, weißt du, was ich dir raten würde? Ich kann das natürlich jetzt nicht beurteilen mit dem Neuen und mit den Alten, dass du erstmal dein Leben aufräumst, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Weil so klingt mir, das ist mir zu viel Kuddelmuddel. Mir auch. Ja. So, und wenn da jetzt ein neuer Typ aufgetaucht ist und es vielleicht ein bisschen interessant werden könnte, würde ich dem mal eine Chance geben. Nein sagen kannst du immer noch. Ja, also mit hart distanzierter Zurückhaltung dem eine Chance geben. Ja, beschnupper den doch mal ein bisschen. Mhm. Vielleicht, wie viel Mal hast du den jetzt gesehen? Dreimal. Ja gut, das ist ja nicht. Obwohl manchmal reichen dreimal dicke aus, um zu sagen, es geht nicht. Aber so klar sagst du es ja auch nicht. Mhm. Also, Leben aufräumen, den Neuen beschnuppern und wenn der Neue auch nichts ist, na gut, dann ist es halt nichts. Gut. Du willst ja eine freie Frau sein. Ja, schon. Also, darf ich dich fragen, was du vom Beruf machst? Ich bin im Moment auf ALG 2. Ah, und was hast du also früher gemacht? Ich habe alles Mögliche gemacht, von organisatorischen Berufen im Kulturbereich bis hin zu Studium, Psychologie, Soziologie. Ja. Etliche ehrenamtliche Geschichten im Callcenter gearbeitet, also etliche Jobs, ganz verschiedene bunte Sachen. Und hast so ein bisschen Slang? Das klingt nach Berlin. Ja. Ja. Richtig. Ich hab's gehört. Mhm. Franziska, räum auf. Danke. Das ist mein Tipp. Alles Gute, viel Glück. Dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800, so viele Männer. Ich bin ganz verwirrt hier, Mensch. Franziska. 0800, 220, 50. Hier ist Mike. Mike ist 21. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Hi. Es geht um Folgendes. Ich habe so Riesen-Story, kurzer Sinn eigentlich, aber ich will dir deine Zeit ja nicht nehmen. Ich bin 21 und ich habe jetzt vor kurzem meine Beziehung verloren. Mhm. Und ja, das Problem ist, meine Freundin ist sehr jünger. Sie ist schon was jünger gewesen. Also sie ist 16 gewesen. Und Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 7 Monate. 7 Monate. Ja, und wir kannten schon fast über 2 Jahre. So. Das Problem ist halt, das ist jetzt ein bisschen heavy, dass ich jetzt in der Reise bin, weil das ist schon was Neues für mich. Hui. Auf jeden Fall, sie ist schwanger von mir. Wie lange seid ihr getrennt? Jetzt sind wir fast 1 Woche getrennt. Also, und sie ist schwanger. Es ist noch frisch. Mhm. So, und das Problem ist halt, das habe ich schon in der Beziehung gemerkt, wo sie anfing, so dass es halt ein bisschen komisch mit ihr ist, weil sie ist auch jünger als ich. Das ist klar, das habe ich auch verstanden. Und ich habe schon gewusst, dass es ein alter Unterschied schon groß ist. Umso mehr Verantwortung trägst du als älterer Typ auch in Sachen Verhütung. Genau, ja, das ist das Problem. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja, das ist das Problem. Das ist ja der Fehler, den ich gemacht habe. Den bereue ich sogar jetzt noch. Aber es ist halt passiert und ich muss als Mann dazu stehen und In welcher Woche? In der wievielten Schwangerschaftswoche ist er? Im 7. Monat. Im 7. Monat schon? Ja. Aber also ihr seid doch gar nicht so lange getrennt. Dann musst du es doch mitbekommen. Das ist das Problem. Das ist ja das Problem. Wie gesagt. Nee, Moment. Ihr seid ja doch gar nicht so lange getrennt. Ja. Das heißt, du musst das doch dann mitbekommen haben, dass sie schwanger ist. Ja, das wusste ich auch schon. Ach so, ich dachte, sie hätte es dir jetzt gesagt. Am Anfang. Nur das Problem ist, sie hat wieder 9. Bitte? Sie hat einen 9 Freund. Ja. Ja, so nach einem Tag, wo ich Schluss gemacht habe, weil ich wieder sehr, sehr merkwürdig wurde, weil ich erfahren habe aus den hintersten Reihen wohl, dass sie wieder einen neuen Typen kennengelernt hat und so einen. Moment mal, ich fasse nochmal zusammen. Ihr wart zusammen, sie war schwanger, du wusstest von der Schwangerschaft. Genau, und dann, wir haben für das Kind entschieden. Ihr habt euch beide für das Kind entschieden. Genau. Ja. Bewusst, so. Ganz klar. Oder gab es Momente, wo man sagte, wir wollen es abtreiben? Natürlich gab es schon Momente, aber dann haben wir uns tierisch miteinander geredet. Das war wirklich das erste Gespräch, wo man auch wirklich miteinander gut und sehr einverständnislich drüber reden konnte. Ja. Und wir haben dann halt. Die Entscheidung ist für das Kind gefallen. Wer hat sich denn dann von wem neulich getrennt? Ich von ihr. Warum? Ja, weil sie mir fremdgegangen ist. In den 7 Monaten bestimmt 2-3 Mal. Mhm. Ja, und das war schon krass. Wie hast du das erfahren? Das habe ich durch einen guten Bekannten von mir erfahren. Hm. Was sagt sie dazu? Sie hat so, hey, hör mal zu, so und so ist das. Ne, ich habe deine Freundin mit einem anderen Typen gesehen. Ich so, ja, cool. Und was sagt die Freundin dazu? Was sagt die Freundin? Sie meinte so, nein, das stimmt gar nicht. Und dann habe ich ihr die Beweise hingelegt. Dann ging das Geheule los. Und es tut mir doch so leid. Und so, was kommt mir wieder vor? Und so, ich sag ja nicht so, dass man das verzeihen kann, aber ich war ein bisschen, glaube ich, naiv und habe zu oft verziehen. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, auch verziehen nur allein wegen dem Kind, weil ich will nicht, dass das Kind eigentlich mein Vater aufwächst, weil das ist eigentlich doof. Gut, aber so. Jetzt seid ihr ja immer noch wieder getrennt oder noch immer getrennt. Ja. Und wie soll das jetzt weitergehen? Das weiß ich nicht. Das ist das Problem, was ich habe. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Hat sie denn? Weil sie hat halt einen neuen und das ist. Ist denn diese neue Beziehung was richtig Festes? weiß nicht, das kann ich erst nach einem Monat sagen. Das ist das Problem. Sprecht ihr denn noch miteinander? Nee, gar nicht mehr. Hm. Ich habe vorerst Kontaktsperre eingeleitet, weil das für mich zu viel war. Hm. Aber das klingt aber auch nicht für mich, dass du dich so richtig reingekniet hast und hast versucht, das doch wieder hinzubiegen. So richtig weißt du ja gar nicht Bescheid, was da los ist. Du weißt nicht, was das, ob das ernst ist, wie lang das ist, ob das mal ein Ausrutscher war oder nicht ein Ausrutscher. Und das weißt du alles gar nicht. Ja, aber wenn du direkt einen neuen Freund am nächsten Tag hat, was soll man da bitte denken? Ja, wissen wir, ob es ein neuer Freund ist? Ja, das weiß ich. Ja, das weißt du. Von wem? Von ihrer besten Freundin. Mhm. Sie hat mir das sogar noch geschrieben und gesagt und gezeigt, Fotos und alles. Mhm. Boah, nee, ne. Mike, das ist alles nicht schön, aber da passiert jetzt etwas sehr Ernsthaftes, nämlich da kommt ein Kind auf die Welt. Ja, das ist klar. Und da muss man diesen ganzen Killefits mal zur Seite schieben und sich zusammenraufen und sagen, wie werden wir beide das jetzt lösen, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Deswegen finde ich, du solltest mit ihr sprechen. Ja, sie ist ja nur sehr jung. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn ihr zusammen in zu einer Beratungsstelle gehen würdet. Ja, da waren wir auch schon am Anfang, bevor das überhaupt mit dem Kind wo das Kind in die Frage kam, mit Abtreibung oder nicht, da haben wir auch schon viel geredet. Okay, das wäre aber jetzt trotzdem noch wieder mal ein guter Anlass, das nochmal zu machen, um die Zukunft zu regeln. Ihr müsst ja eine Regel finden, wie ihr euch gemeinsam zum Beispiel um das Kind kümmert, wie das alles ablaufen soll. Einfach weglaufen und schweigen, das geht jetzt nicht. Nee, das ist klar, das habe ich mir auch schon so gedacht, dass das nicht so einfach geht. Was empfindest du denn für das Mädchen noch? Oh, das ist klar. Ich liebe sie natürlich noch. Ich kann mal nicht so 7 Monate und 2 Jahre Freundschaft so mal so eben vergessen. Das ist hart und das geht auch nicht so einfach. Naja, so natürlich ist das für mich nicht, wenn was du gerade erzählt hast. Ich liebe sie natürlich noch. Natürlich ist es nicht. Ja, das ist klar. Das ist so. Ich weiß nicht. Wenn das wirklich so ist, dann bestünde ja vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man doch nochmal zusammenkommt. Ja, aber da besteht dann wieder bei mir auch wieder so der große Zweifel, ob das überhaupt dann wieder klappt. Ja, deswegen, da ja beide wirklich, sie nur vor allen Dingen sehr jung ist und ihr vielleicht auch mit der ganzen Situation etwas überrumpelt und überfordert seid, wäre ein Kontakt mit einer guten Beratungsstelle wirklich gut. Damit ihr in Anwesenheit eines Fachmanns einfach mal so über euer Leben nachdenkt und mal Ordnung reinbringt. Mhm. Okay. Also Mike, du bekommst jetzt einen Rückruf von meiner Psychologin, der Sabine. Aha. Die gibt dir die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand und dann solltest du Kontakt aufnehmen zu deiner Ex-Freundin und das mal vorschlagen. Mhm. Ja, weil wie gesagt, ich weiß auch nicht, weil sie meinte so zu meiner guten Freundin, mit der ich auch sehr viel Kontakt, ja, ich weiß nicht, oh, die Gefühle, ich weiß nicht, ob ich ihn noch liebe. Und das ist so bei ihr so das Hin und Her. Mhm. Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, ich komme mir vor so wie so ein Springball, der für die Zeitlücke da ist. Aber das kannst du genau in der Runde, wenn ihr da an einem Tisch sitzt mit dem entsprechenden Berater, kannst du das mal alles so hinlegen. Mhm. Und mal sehen, was daraus wird. Okay? Okay. Mike, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, ich bedanke mich, ne? Tschüss. Und hier ist Oliver. Oliver ist 34. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. So, Oliver, über was reden wir? Wir reden über eine Zapping-Sucht. Eine was? Eine Zapping-Sucht. Zapping-Sucht? Die Fernsehsendung Zapping auf Sky, wo immer diese lustigen Fernsehausschnitte gezeigt werden. Ich habe noch nie Sky gesehen, muss ich ja sagen, und weiß nicht, was da, erklär's mal, was da los ist. Also eine Sendung, die dauert so 3 Minuten, kommt jeden Tag, und da werden immer so lustige, skurrile Fernsehschnipsel gezeigt, so kommentarlos aneinandergereiht. Also irgendwelche witzigen, skurrilen Sachen. Ja, auch Sachen aus Domian zum Beispiel. Ah, hallo? Hallo, Zapping, oder wie das heißt? Genau, auch, ja. Nein, aber ich rufe ernst an, ja, doch. Ja, nee, okay, also da gibt's so eine Sendung, die bauen irgendwelche komischen, lustigen Sachen zusammen. Gut, und genau, das gibt's jeden Tag, oder wie? Das gibt's jeden Tag, das ist richtig. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich will jetzt nicht sagen Bestandteil von der Sendung bin, aber ganz einfach privat den ganzen Tag der Fernseher läuft, um irgendwelche lustigen Sachen zu finden. Also du guckst sehr viel Fernsehen? Ich gucke sehr viel Fernsehen, ja. Und du guckst Fernsehen, um lustige oder skurrile Sachen zu finden? Ja. Und wenn du sie gefunden hast, was dann? Dann bekommt man nämlich eine wunderschöne Kaffeetasse von denen. Ach so, ich verstehe. Und dann sagst du, nimmst du das auf oder informierst du die genau, einfach? Genau, ich poste dann über Facebook, über die Facebook-Seite und dann, ja, und wenn es dann in die Sendung schafft am Wochenende, dann... Ich verstehe. Damit Dienstag der Postbote, dann gibt's eine Kasse. Ich verstehe, damit sparen die Kollegen sich die Mitarbeiter, die die ganzen Sendungen sichten. Das heißt, nein, die haben ganz viele Mitarbeiter, die sitzen im Keller in München, in Unterföhring und... Gucken fleißig Fernsehen. Aber die spannen dann die Zuschauer so wie dich jetzt auch noch mit ein. Genau, richtig. Und dann bekommst du eine schicke Tasse. Wie viele Tassen hast du schon? 57, 58 so in den Dreh. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel. Wie viele Stunden am Tag schaust du Fernsehen? Also es gibt extreme Tage, da geht es früh um 7 los mit Frühstücksfernsehen und den Nachrichtensendern. Dann diese diversen Ratgebersendungen, Mittagsmagazine, Nachrichtensendungen dann wieder und dann... Ich weiß es nicht. Geht das dann weiter bis spätabends. Also den ganzen Tag sitzt du vor der Glotze und ziehst dir den ganzen Kram rein. Da musst du doch irre werden. Da muss man doch verrückt werden. Ja, das kommt da zwangsläufig dann automatisch nachher. Ja. Ah, hast du keinen Job zurzeit? Doch, ich arbeite. Und es geht um die freien Tage halt eben, wo ich zu Hause bin, ganz einfach. Und dann im Endeffekt der Fernseher dann das Ganze dominiert. Und wegen so einer albernen Tasse machst du das? Das gibt's doch gar nicht. Du bist ein 34-jähriger Kerl. Du kannst doch sagen, ich hör damit auf, so ein Quatsch. Ich hab's mal gemacht, ist ja vielleicht ganz lustig, ist ja auch okay. Aber du ist auch gut. Was hält dich davon ab, diese Entscheidung zu treffen? Nein, ich hab schon mal Kontrolle, also so ist es nicht. Und es war auch schon mal schlimmer, sag ich mal. Es hat sich jetzt schon ein bisschen normalisiert, in Anführungszeichen. Wie lange geht das denn schon so? Seit 2 Jahren. Ja, das ist schon heftig. Das heißt, du kennst wirklich das gesamte deutsche Fernsehprogramm in- und auswendig. Du kennst alles. Oh. Ja, kann man so sagen. Ja, also ich würde wahnsinnig, wenn ich so viel Fernsehen gucken würde. Ja, das wird man, wie gesagt, auch mit der Zeit dann. Ich habe Bekannte, wenn ich zu denen zu Besuch komme, da läuft auch der Fernseher. Und das allein provoziert mich schon sehr. Die Bekannten machen dann den Ton weg und deaktivieren die Lautstärke, aber dann läuft im Hintergrund immer das Fernsehbild. Nee, das gibt's nicht bei mir. Also ich habe ein kleines Kind, 1,5 Jahre alt und habe eine Frau und die... Na, die Frau bedankt sich aber auch, wenn du frei hast und du guckst immer zu Fernsehen. Was sagt deine Frau? Ja gut, spätestens bei der dritten Nachrichtensendung am Tag, da sagst du dann, Mensch, du bist verrückt. Das glaube ich allerdings auch. Was machst du vom Beruf? Ich bin Verkäufer. Ja. Und das heißt, dass da seid ihr auch gut eingespannt zeitlich und so viel Freizeit ist da auch nicht. Und dann verplemperst du deine kostbare Lebenszeit mit so einem Quatsch. Nein, also im Winter ist es halt mehr, im Sommer ist es nicht so, definitiv nicht. Also, wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist 1,5. Wie? Guck, da kann man doch schon viele nette Sachen mitmachen. Mache ich ja auch mit ihm. Also ich vernachlässige jetzt nicht mein Kind oder irgend sowas. Ja, also ich glaube, das ist noch so ein Abteilungsschmankerl, wo du gut noch aussteigen kannst. Das ist keine Sucht. Ja, natürlich. In dem Sinne natürlich oder so. Nein, das ist. Ich mach mir da auch keine Gedanken irgendwie, dass es irgendwie krankhaft ist. Aber ich kann es ja kontrollieren, sag ich mal. Ja, aber verrückt, dass Leute alles machen. Wirklich verrückt. Das langweilt dich denn das nicht, während du das dann machst? Oder ist das so wie so ein Sport, dass du immer drauf guckst, jetzt könnte gleich irgendwas Komisches passieren? Ich bin sehr ehrgeizig, muss ich dazu sagen. Und es treibt dann schon ein bisschen anderen, wenn man dann wirklich dann sowas sieht. Und ich gucke ja auch die Sendungen, suche ich mir raus, nachdem die das meiste Potenzial haben, halt eben, wo was passieren könnte. Welche Sendungen sind das, wo am meisten was passieren könnte? Ja, alles, was live ist. Ja klar, live ist immer gut. Gern mal so ein Heute-Journal mit Klaus Kleber oder sowas. Da passiert ja schon mal ein Hustenanfall oder ein lustiger Versprecher oder eine Panne. Ja, Schalte klappt nicht oder so. Ganz genau. Ist ja so ein bisschen wie auch das, was Stefan Raab macht, ne? Ja, aber das ist, was ich jetzt schön finde bei Sammy, diese ganzen Sachen werden, wie gesagt, so kommentarlos aneinander geschnitten und da passieren dann so ziemlich skurrile Sachen, kommen dann raus. Wenn du zum Beispiel 8 Stunden Fernsehen guckst, nehmen wir mal so eine Zahl. Wie hoch ist die Trefferquote? Wie viel kommen dabei rum? Also im Schnitt 2-3 Mal in der Woche kommen da schon mal dann in der Sendung dran, ja. Nee, also ich meine, wenn du 8 Stunden guckst, wie viele skurrile Momente passieren da in 8 Stunden, so im Durchschnitt? 3, 4, 5, ganz unterschiedlich. Ja, ja. Welche Sendung? In welcher Sendung, das finde ich jetzt interessant, in welcher Sendung im deutschen Fernsehen, in welcher Live-Sendung passieren die meisten ungewöhnlichen Sachen? Pannen, Versprecher, falsche Leitungen, welche Sendung? Also gerade diese Nachrichtensender, wenn man früher mal guckt, wo immer alles so perfekt sein soll oder sollte oder, mhm. oder sie wünschen sich, dass alles perfekt ist und dann klappt die Schalte nicht und dann verspricht man sich und mhm. ja, diese Geschichten halt. Mhm. Ja, klar. Weil es sieht zum Teil aus wie so Amateurfernsehen, wie wenn jemand irgendwo im Keller sitzt und dann eine eigene Sendung macht dann. Ja, wir hatten ja auch schon einige Pannen, die habt ihr dann wahrscheinlich auch aufgearbeitet. Ja. Ja. Telefonanlage zum Beispiel. Zum Beispiel, ganz genau. Genau. Ja, Oliver, schön, dass du uns mal einen Einblick in deine finstere Seele gewährt hast. Aber ich glaube, das kannst du von alleine, wie du das dann auch möchtest, zurückschrauben. Das geht. Ja, natürlich. Okay. Und ich habe es unter Kontrolle, wie gesagt. Und deswegen mache ich mir jetzt keine Gedanken. Und ich fand es ein bisschen skurril. Und ich fand, vielleicht ist es interessant. Genau. Und dann grüßen wir erstmal herzlich die Zuschauer dieser Sendung auf Sky, auch wenn es die Konkurrenz ist. Aber da sind wir ja souverän. Alles Gute, Oliver. Vielen Dank für deinen Anruf. Dominik, ich wünsche dir was. Dankeschön. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema Glück im Unglück. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, denen zum Beispiel ein großes Unglück widerfahren ist. Aber dann hat sich das Blatt irgendwie durch einen Zufall doch vielleicht in letzter Sekunde gewendet. Oder die vielleicht auch durch ein großes Unglück langfristig ein Glück gewonnen haben. Also Glück im Unglück heißt das Thema. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, hattet ihr schon mal großes Glück im großen Unglück? Sodass ihr am Anfang dachtet, oh Gott, das war es vielleicht jetzt und jetzt ist mein Schicksal besiegelt. Aber dann hat sich das Blatt gewendet, es ist irgendwas passiert, irgendwas Ungewöhnliches und dann wurde doch ein schönes Glück daraus. Ihr könnt euch anmelden per Mail domian@wdr.de oder gerne morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet, für euch natürlich kostenfrei oder auch während der Sendung. Glück im Unglück, unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Andreas, der ist 48. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Hallo, Andreas. Ja, das nenne ich Unglück im Glück oder Glück im Unglück. Ich so weit bin ich noch nicht gekommen. Hallo Domian, guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Morgen. Dann bin ich gespannt, was für ein Thema du hast. Ja. Es dreht sich eigentlich um Buddhismus oder dem Thema der öffentlichen Nacktheit, wie um was drehte sich? Das ist das Thema des Nudismus. Nudismus. Öffentliche Nacktheit. Nackt sein im öffentlichen Raum. Ja, im öffentlichen Raum. Ja, wir haben es verstanden. Ja, das habe ich schon gehört, dass die Handyverbindung nicht sehr gut sein soll. Ja. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Mittlerweile ja. Das heißt, du bist, daraus schließe ich dann, dass du ein Mensch bist, der gerne nackt ist. Das ist korrekt. Ah. Das habe ich allerdings erst im Verlauf einer gewissen Entwicklung erkannt. Also das geht ja nicht so einfach, dass man auf einmal erkennt, hoppala, ich bin ja gerne nackt, sondern das hat sich so doch eigentlich ergeben. Du bist jetzt 48? Du bist jetzt 48? Ja, das ist richtig. Du bist jetzt 48. Moment. Du bist jetzt 48. Seit wann bist du gerne nackt? Ich würde sagen, ich bin seit jünger als 18 Jahren transsexuell orientiert, habe allerdings aufgrund von Konventionen und Erwartungshaltungen dies lange Zeit Moment. Ich muss dich immer wieder ein bisschen zwischendurch fragen, sonst kommen wir vom Thema ab. Also das ist ein anderes Thema, die Transsexualität. Wir sprechen jetzt über der Nacktsein. Also seit deinem 18. Lebensjahr magst du es gerne nackt rumzulaufen. Kann man das so sagen? Nicht ganz wirklich. Also ich habe im Grunde genommen auch mit meinen nicht ganz verloren gegangenen Reizen gespielt. Ohne dies allerdings im Einsatz zu bringen gegen andere Personen im Sinne von exhibitionistischen oder verwerflichen Handlungen. So, wollen wir jetzt mal ein bisschen, Andreas, wir wollen mal ein bisschen Klartext reden, sonst kommen wir alle nicht mit. Ja, Klartext, gerne. Wo bist du denn nackt? Ich bin nackt zum Beispiel in meinem Wohnumfeld, ganz öffentlich und bekannt. In deinem Wohnumfeld, nicht nur in deiner Wohnung. Nein, nicht nur in meiner Wohnung, sondern auch im Gartenbereich, ja, in dem ich in den Garten über die Straßenseite und dicht durch den dunklen, verwinkelten Kellerraum in den Garten gelange, sondern über den Haustürbereich des... Mhm. Wie viele Leute wohnen da in dem Haus? 12 Parteien. Und die nehmen das alle so hin, dass du da nackt im Treppenhaus... Ja, weil, ja, doch, ich würde sagen, es gab Beschwerden, allerdings nicht von Leuten des Wohnbereichs, sondern von Bekannten, die zufälligerweise als Besucher im Gemeinschaftsgarten anwesend waren. Ach so, und dann rennst du da hingekommen sind. Ja, und dann, ja, rennst du, das hat's gegeben. Und dann rennst du da nackt rum. Rennst du auch schon mal auf der Straße, auf der normalen Straße nackt rum? Ja, ich bin schon nackt mit einer bekannten Person zu einem Event in dieser Kleinstadt Schwerte gegangen, oh, gegen etwa 3 Uhr nachts. Und allerdings wurde es dann doch recht früh und um 7.40 Uhr morgens nach Hause. Und wie ich dann feststellte, hat die Schule angefangen und kam gegen 7.40 Uhr nackt an einem Gymnasium vorbei. Ja, ich wurde angezeigt. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das wollte ich gerade sagen. So, jetzt kann man ja fragen, warum reizt du das so aus? Was ist denn da nur so toll? Ja, lass mich doch, Lass mich doch mal zu Ende fragen. Was reizt dich, warum reizt du das so aus, gerade im öffentlichen Raum, also nicht nur in deiner Wohnung oder vielleicht in deinem Garten, warum auch noch auf der Straße? Weil ich das so natürlich finde. Ja, aber weil ich das eigentlich nicht verwerflich finde. Ich bin hier auch so ein bisschen hin und her. Ich frage mich die Frage, die Sie mir stellen gerade, auch selber. Ich finde es einfach nicht merkwürdig, nackt zu sein. Das ist an Nacktheit schlimm. Erstens, aber das jetzt kommt das ganz Besondere daran. Mhm. Man unterstellt mir ja, das will ich mal eben, das ist ja ganz übersehen worden, nicht nur einfach schlichte Nacktheit. Denn ich ging ja gar nicht so einfach nackt nach Hause. Da ich an den Tage der zur dritten Verurteilung führte, halterlose Latexstrümpfe trug und eine bauchnabelkurze Lackjacke. Ansonsten war ich allerdings nackt. Andreas, das Gespräch funktioniert nicht, wenn du endlos redest. Ich muss dich auch zwischendurch mal was fragen, sonst hat da niemand was von. Wie oft bist du denn schon verurteilt worden? 10-mal. 10-mal schon. Ich will erklären, wie sich die Verurteilungen ergeben. Ich bin 7-mal verurteilt worden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mhm. Da Nacktheit des Mannes als sexuelle Handlungsvornahme missdeutet wird. 2-mal verurteilt worden wegen Belästigung der Allgemeinheit. Mhm. Und 1-mal verurteilt worden wegen Beleidigung. Jetzt stellt sich natürlich wirklich die Frage, was soll denn das? Akzeptiere, auch wenn du das natürlich findest, das kannst du ja in deinen 4 Wänden natürlich finden, akzeptiere da ganz einfach die Normen und auch die Gesetze, dass das draußen nicht funktioniert und du hast auch deine Ruhe. Warum machst du es nicht? Ja, weil wir keine Rechtssicherheit haben. Ich stelle fest, dass eine Mühe Moje, Yvette Cousteau, Michaela Schäfer nackt unterwegs sein können, dem passiert gar nicht. Ja, die geht ja nicht nackt. Aber wenn ein Mann nackt. Ja, nur langsam. Die geht ja nicht nackt über die Straße. Natürlich. Michaela Schäfer hat sich nackt in der Straßenbahnlinie im Sinn in Berlin im letzten Jahr für den Erotikkalender 2013 ausgezogen. Ja, da gab es keine Beanstandung. Dann war das vielleicht irgendwie mit Sondergenehmigung und was weiß ich, aber generell hast du ja meine... Ich hatte keine Genehmigung. Na gut, da müssen wir uns auch nicht drauf festhalten jetzt. Okay. Du hast ja... Hallo Dorian. Du hast es ja am eigenen Leibe jetzt erfahren, wie anstrengend das für dich ist. Dann verstehe ich nicht, dass man das immer wieder macht. Nein, es ist gar nicht so schlecht. Ich möchte einen Film machen, Dokumentarfilm. Mhm. Ich denke mir für Arte. Und zwar möchte ich den erlaubten Exhibitionismus propagieren. Den erlaubten Exhibitionismus der Frau dem nicht erlaubten Exhibitionismus des Mannes gegenüberstellen. Okay, und wir haben ja auch einige Sequenzen. Okay, wir haben es verstanden. Du bist so oft verurteilt. Zu was bist du denn verurteilt worden? Zuletzt zu 9 Monaten Haft auf Bewährung. Mhm. Auch unter dem Umstand, dass ich eine hohe, wie haben Sie sich ausgedrückt, Rückfallgeschwindigkeit hätte. Mhm. Aber das Gericht hat trotzdem erkannt, dass man mir doch nochmal die Chance geben solle. Ja. So, und jetzt hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Okay. Sie erkennt aufgrund der hohen Rückfallgeschwindigkeit, dass es wieder passieren könnte und dass es wieder alles geht. Ja, Andreas, ich kann es ja auch verstehen. Ich will mich nicht ins Recht stellen. Andreas, das will ich auch klar sagen. Etwas will ich ganz, ja. Andreas, ich danke dir, dass du ein bisschen von dir erzählt hast und ich möchte gern das Gespräch beenden und wünsche dir alles Gute. Okay? Aber das ist doch auf Gegenseitigkeit. Okay, danke schön. Tschüss. Ich will ihm ja nicht Unrecht tun. Mich hat dieses Gespräch sehr gestresst, muss ich euch sagen. Das hat mich wirklich sehr gestresst. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Zuhören. Aber so ist es nun mal. Das kann hier auch in der Sendung passieren. Ich freue mich jetzt auf die Marianne. Und Marianne ist 64. Guten Morgen, Marianne. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marianne. Na, ich habe dich angerufen, weil ich todunglücklich bin. Ach du liebe Zeit. Was ist denn los? Erzähl mal. Ich bin seit ungefähr einem halben Jahr im Alten- und Pflegeheim. Ich sitze im Rollstuhl. Ich habe, man nennt die Krankheit Skoliose, also diese Rückenmarksverkrümmung. Ja. Und ich kam zu Hause, kann ich alleine nicht leben. Ach so, und deshalb lebst du, man hat dich eingewiesen in ein Alten- und Pflegeheim. Dein Zuhause jetzt sozusagen. Ja, das kann ich gar nicht aussprechen, in Anführungsstrichen. Ich verstehe, das geht einem gar nicht über die Lippen. Nee. Hast du da ein eigenes Zimmer? Ja. Wenigstens das. Ja. Aber weißt du, da sind ja fast 100% ältere Leute, zwischen 75 und 100 kann man sagen. Mhm. Und alle sind sie eigentlich dement. Oder sonst wahrscheinlich schwer krank. Ja, oder schwer krank. Ja, mein Nachbar, der liegt, der kommt überhaupt nicht hoch. Das heißt, du bist eine noch der Jugendlichen dort. Ich bin jugendlich. Und fühlst dich da sehr verlassen und nicht entsprechend. Ja. Also du sitzt im Rollstuhl, sagst du? Ja. Und kannst du dich denn noch zum Beispiel vom Rollstuhl alleine ins Bett begeben? Ja, das kann ich. Das kannst du. Und du kannst auch vom Rollstuhl alleine auf eine Toilette, das geht auch? Ja, ich habe jetzt, seitdem ich hier bin, ein Blasenkatheter. Mhm. Und das brauche ich gar nicht. Und der Katheter, daran bin ich auch gefesselt. Aber wenn du den nicht brauchst, warum hast du den denn dann? Ja, weil ich die Entfesselungstabletten bekomme. Wäre denn das alles nicht bei dir auch in deiner Wohnung möglich gewesen mit entsprechender Unterstützung? Ich glaube nicht, Domian. Hast du denn, wie lange bist du denn schon erkrankt an dieser Erkrankung? Ja, auch seit einem halben Jahr, kann man sagen. Mein Lebensgefährte ist auch verstorben im Februar. Den habe ich auch, um den habe ich mich auch gekümmert. Der war auch schwer behindert, er war Oberschenkel amputiert. Ach, da hast du dich noch drum kümmern müssen, obwohl du auch schon erkrankt warst. Ja, genau. Mhm. Und dann ging das jetzt alles so schnell, dass du dann aus deiner Wohnung raus... Ja. Wer hat das denn entschieden? Mein Sohn. Ach, der Sohn? Ja, mein Sohn, ja. Und ich bin ihm ja auch nicht böse. Also, was soll der anderes machen? Er wohnt in Hamburg. Und wie viele Kilometer wohnst du entfernt? 200. Und das war vorher auch schon so? Ja. Also, als du noch eine eigene Wohnung hattest, wart ja auch so weit auseinander. Ja, genau. Er dir das vorgeschlagen hat, Mama, du musst in ein Alten- oder Pflegeheim, was hast du denn da spontan drauf gesagt? Ach, ich konnte gar nicht denken. Ich kann immer noch nicht richtig denken. Also, das war schon ein Schock, ne? Ja, es war ein Schock, ja. Und du warst auch traurig. Ja, aber ich wusste ja, er hatte ja recht. Was sollte ich sonst anderes tun? Das heißt, du hättest alleine erstmal gar nicht mehr weitermachen können? Nein. Habt ihr denn mal darüber nachgedacht? Es hätte ja jemand am Tag ein-, zweimal eine Pflegekraft zu dir in die Wohnung kommen können. Ja, das haben wir auch schon probiert in meiner Wohnung. Da kam dreimal am Tag jemand und hat mir was zu essen gebracht. Und ging das nicht? Nee, das ging nicht. Das war zu wenig. Warum ging das nicht? Was war das Problem da? Ja, das da wurde nichts gemacht. Und hier bin ich jedenfalls aufgehoben, also wenn ich dann mal Beschwerden habe. Und also höre ich daraus, dass du ein bisschen unglücklich und einsam dich fühlst, aber andererseits einsiehst, dass es nicht anders geht. Ja, ganz genau. Ah, ich verstehe. Ja. Und ich sehe das ja ein, aber weißt du, wenn man keine Perspektive mehr hat im Leben, da fühlt man sich doch ein bisschen wahrscheinlich wie so abgeschoben. Wie abgeschoben, ja. Und ich weine mich jeden Abend oder jede Nacht in den Schlaf. Ich kann ja nachts auch nicht schlafen. Und ich weine, ich bemitleide mich selbst. Ich denke, womit hast du das bloß verdient? Weiß dein Sohn, dass du so unglücklich da bist? Ja, das weiß er. Was sagt er denn? Ja, er weiß ja auch keine andere Lösung. Er sagt, wenn er genug Geld verdienen würde, dann würde er mich in eine Seniorenresidenz stecken. Wo ich das wirklich mal gut hätte, aber das ist ja auch Utopie. Ja, wobei, ich bin da nicht so informiert, es müsste doch wahrscheinlich auch in deiner Preisklasse Unterbringung geben, wo auch noch etwas Jüngere sind und nicht nur so schwer Erkrankte. Und ja, ich weiß das nicht, aber ich habe da mit vielen gesprochen und die haben gesagt, jedes Heim ist gleich. Was machst denn du denn? Alle nicht. Was machst denn du so den ganzen Tag? So wie mein Vorgänger gerade eben. Ich gucke nur fern. Und kann mich nicht mitteilen mit anderen, weil die ja nicht mit mir reden können. Es gibt, ich frag's nochmal, es gibt keinen einzigen da in diesem Heim, mit dem du irgendwie in Kontakt kommst. Ja, das ist schon hart. Das heißt, du kannst ein paar Worte mit dem Pflegepersonal sprechen und das war's dann aber auch. Genau. Und die haben ja auch nie Zeit, da heißt Pflegenotstand. Die kommen rein, schnell, und draußen sind sie ja. Ist denn dieses Pflegeheim da in der Gegend, wo du früher gewohnt hast? Ja. Ja. Gibt es denn noch Verwandten oder Bekannte, die dich besuchen mal? Ja, also Bekannte habe ich und auch Freundinnen. Die kamen ja auch hierher, aber nur am Anfang. Ja, und ich war immer so beliebt. Ich habe nie Zank und Streit gehabt. Und du bist jetzt erst ein halbes Jahr da und die Besucher haben schon nachgelassen? Abrupt nachgelassen, ja. Ja, so sind die Menschen. Zuerst, die wollten sehen, wie das so aussieht in einem Heim. Konntest du denn in dieses Zimmer, in dem du da wohnst, zumindest ein wenig von deinen vertrauten Sachen mitnehmen? Nein, das ist zu klein. Das heißt, es ist wie ein Krankenzimmer? Ja, wie ein Krankenzimmer. Also da ist kein bisschen Gemütlichkeit, privat, gar nichts? Nein. Nur ist das ja ein Nachttisch. Bitte? Nachttisch, Tisch und der Fernseher gehört natürlich mir, aber das andere war alles hier integriert. Wo sind denn all deine Sachen? Du hast ja eine eigene Wohnung gehabt. Wo sind die Sachen alle geblieben? Das hat mein Sohn alles geregelt. Hat meine Wohnung aufgelöst und... Ja, das klingt aber alles nicht so gut, finde ich. Das klingt nicht so gut. Du bist erst 64. Das ist eine schwere Krankheit, die du hast, aber so schnell stirbt man da nicht dran. Aber ich hoffe das. Ich hoffe das so sehr. Denn ich habe auch eine Herzinsuffizienz. Und dann denke ich, vielleicht setzt das Herz ja aus. Du hast heute Nacht zum Beispiel. Du hast gar keine Freude am Leben mehr. Nein, keine Freude. Ich fang gleich wieder an zu weinen. Ich verstehe nicht, dass dein Sohn nicht irgendwas unternimmt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wenn die eigene Mutter so leidet, muss man alles in Bewegung setzen, dass die Situation sich ändert. Ja. Könnte er denn nicht zum Beispiel dich doch, er wohnt in Hamburg, sagst du? Ja. Könnte er dich nicht dahin holen? Das hat er schon mal vorgeschlagen, ja. Aber das will ich nicht. Warum nicht? Hier sind meine Wurzeln und... Ach so, verstehe. Und ich will auch nicht in ein anderes Heim. Ich habe mich an die Gesichter hier gewöhnt und an die Namen und... Naja, vielleicht wäre ein anderes Heim doch ganz gut, zumindest in deiner Umgebung, wo auch Jüngere sind. Tja, wenn man das wüsste, ne? Wenn man das wüsste. Ja. Marianne, ich schlage jetzt vor, dass wir uns mal ein paar Gedanken über deinen Fall machen. Vielleicht können wir dir irgendeinen Rat geben oder dir jemanden zur Seite stellen. Wir überlegen das mal. Ja, das ist prima. Und wir können dich ja gleich nochmal anrufen. Du bist ja erreichbar. Ja, das ist nett. Gut. Ja, okay. Dann bitte ich dich. Miriam, vielen Dank für dein Ohr. Sehr gerne. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss, ciao. Tschüss. Und um 1.45 Uhr begrüße ich sehr herzlich die Lisa. Lisa ist 24. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Hallo, Jürgen. Lisa, um was geht's bei dir? Ja, Elisa, genau. Elisa. Ja, genau. Elisa. Ja, Gott, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Sag mal eine Überschrift. Ja, und zwar, es geht darum, um den Ex-Lebensgefährten meiner Mutter sozusagen. Mhm. Der ist Kosovo-Albaner und hat mit meiner Mutter auch noch zwei kleine Kinder. Das sind meine beiden kleinen Geschwister. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? 44. Ja, zwei kleine Kinder. Mhm. Ja. Und sie hat sich jetzt halt vor einer Zeit lang von ihm getrennt. Mhm. Und fand er natürlich nicht so lustig. Ich habe dann eine ganze Zeit lang ja auch bei dem gewohnt. Ich weiß ja auch, wie er ist. Warum hat sie sich getrennt von ihm? Weil es einfach nicht mehr ging. Sie hat das nicht mehr ausgehalten mit ihm. Was hat er denn gemacht? Ja, der ist von seiner Mentalität her halt sehr, sehr störrisch und stur. Im Grunde genommen handelt sich sein ganzes Leben eigentlich nur um Geld. Mhm. So, also alles wird von Geld bestimmt. Er hat meine Mutter echt hörig gemacht. Sie konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Und gab es auch Gewalt in der Beziehung? Nee, so an sich eigentlich nicht. Ja. Mehr seelische Gewalt eigentlich als alles. Also er ist sehr dominant und hat ihr Leben letztendlich bestimmt. Ja. So wie er es wollte. Voll. Ja. Mhm. Komplett. Also, ne, wenn ich auch gekommen, also ich habe mich immer sehr mit ihm verkracht, ja eigentlich auch damals. Mhm. Und meine Mutter ist aber auch so eingeschüchtert, auch von ihm, auch so abhängig gewesen, auch vom Geld, auch von ihm. Dass selbst wenn sie mir mal Geld geben wollte, dass sie es dann davor versteckt hat, ne? Mhm. Nun ist sie getrennt von ihm. Ja, genau. Und jetzt liegt halt das Problem daran, das sind meine Geschwister. Ich hab's, obwohl er so schrecklich war, sag ich mal, auch so für mich, habe ich es halt immer schön gefunden, dass die endlich mal, weil es bei mir nicht so schön gelaufen ist an Kindheit, dass die aber endlich mal eine vernünftige Familie hatten und es schön hatten. Aber so vernünftig war die Familie offensichtlich nicht. Das Äußerliche schon und vor den Kindern schon. Mhm. Ne, bloß wenn man halt ein bisschen genauer hingeguckt hat, dann nicht so. Und den Kindern ging es halt gut. Und jetzt, wo sie sich dann halt getrennt hatte, da ging der Terror dann richtig los. So, inwiefern? Bitte? Inwiefern ging der Terror richtig los? Von wem aus und warum? Von ihm. Also deine Mutter hat sich von ihm getrennt, von ihr ging das aus. Hm? Genau, sie hat sich getrennt, er ist ausgezogen dann auch. Ja. Wir haben ja zusammen gelebt. Und was macht er jetzt für einen Terror? Ja, er hat angefangen damit zum Beispiel, dass er meinen Geschwistern erzählt hat, also meine Geschwister beauftragt hat, bei Mama zu gucken, weil sie wäre ja alkoholabhängig und Mama wäre böse, Mama wird sie schlagen. Und wie alt sind die Kinder? 10 und 7. 10 und 7. Hat er denn Zugang zu den Kindern? Ja. Ja. Wie lange sind die jetzt getrennt schon? Ach, das ist jetzt seit Anfang des Jahres. Mhm. Hat sich denn die Lage jetzt irgendwie noch verkompliziert oder vielleicht ein bisschen entspannt? Ja, jetzt so ganz langsam hat es angefangen, sich ein bisschen zu entspannen, weil diese ganzen Gerichte und Ämter alle mal durchgegangen sind, sag ich mal. Mhm. Wir waren ja auch beim Jugendamt. Er hat ja auch wirklich, also penibelst und mit einer Intrige mich und meine Oma versucht, da ins Boot zu holen. Muss leider auch sagen, er hatte mich auch einmal davon fast schon beeindrucken lassen, sodass es dann jetzt zum Jugendamt gekommen ist. Und auf dem Jugendamt ist sogar er dann sogar gewalttätig mir gegenüber dann aber geworden ist, aber wirklich handgreiflich auch geworden ist. Was ja vor den Kindern. Was ja deiner Mutter gegenüber, wie du sagst, nicht war. Nee, das war er nicht. Er ist, weil er ganz genau weiß, glaube ich, dass ich ihm gefährlich werden kann. Mhm. Na, weil ich anders denke, weil ich vielleicht ein bisschen klareren Kopf habe als meine Mutter, weil er weiß, dass ich einen Einfluss auch auf meine beiden Geschwister auch habe. Waren deine Mutter und der verheiratet? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja. Was ist jetzt, abgesehen davon, dass du mir das so erzählen möchtest, was ist der Grund deines Anrufes? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, wegen den beiden, wegen den Kleinen. Er erpresst die Kleinen jetzt, sie hat zwar jetzt das Sorgerecht. Sie hat das Sorgerecht. Sie hat das volle Sorgerecht. Sie hat jetzt das volle Sorgerecht bekommen, weil er das vorm Gericht groß abgetreten hat. Von wegen hier, ihr könnt das haben und ich habe meine eigenen Gesetze und. Ja, aber das ist schon mal ganz gut. Das ist formal schon mal eine sehr gute Entwicklung. Ja, aber der Richter hat schon gesagt, wir brauchen gar nicht darauf auf die Idee kommen, das Umgangsrecht jetzt zu verbieten. Das Problem ist, dass er die Große, also die 10-Jährige, die ist vom Charakter her sehr, sehr schwach, die ist ganz sensibel, hat das schon geschafft, sie zu erpressen, in der Hinsicht, dass er halt zu ihr gesagt hat, wenn du nicht bei mir bleibst, dann gehe ich wieder zurück nach Jugoslawien, ne? Ich hau dann ab, sie ist mich nie wieder. Und sie ist erst natürlich, sie ist 10 Jahre alt und das ist ein kleines Kind dazu. Und wie reagiert das Kind darauf? Ja, sie ist zu ihrem Papa gegangen. Na, sie ist dann dahin gegangen, weil sie Angst hatte, weil sie hat ja auch, sie denkt sich dann ja auch, Mama hat dann ja noch die ganz Kleine. Mhm. Ja, und dann hat Papa wegen nicht, obwohl ist es jetzt da geblieben? Ist das Kind da geblieben? Ja. Ach, die sind jetzt beide, die sind jetzt da. Er presst sie so damit und hat Moment, auch. Moment, die sind beide jetzt da. Moment, die sind beide jetzt da? Ja, jetzt mit der ganz Kleinen hat er das jetzt auch gemacht. Er hat auch gesagt, alles wird gut, ihr könnt. Obwohl deine Mutter das Sorgerecht hat. Ja. Hat sie einen Anwalt eingeschaltet? Ja, es läuft ja irgendwas da, ne? Aber er hat ja auch Umgangsrecht. Sie darf ihm das ja nicht verbieten, mit den Kindern umzugehen. Naja, geht das nicht, aber das ist ja, muss ja alles klar geregelt sein, wie oft, wie lange und wo die Kinder ihren Hauptwohnsitz haben und ihren Lebensmittelpunkt. Ja, und das ist halt nicht. Ja, und das ist es halt nicht, weil die Ämter sich darum nicht kümmern, weil die haben dann nämlich schon gesagt, Sorgerecht, Umgangsrecht sind irgendwie 2 verschiedene Paar Schuhe. Wir hatten damals einen Mitarbeiter beim Jugendamt gehabt, der hat vorgeschlagen, dass es eigentlich für ihn nur noch möglich sein dürfte, die Kinder zu sehen, nur mit Schutz vom Jugendamt, weil er halt so einen seelischen Missbrauch an den Kindern verrichtet. Er erzählt denen ja so viel Mist über meine Mutter und über mich auch. Lisa, das ist jetzt wirklich das ist ein juristisches Problem, was du mir da schilderst, wie man da am klügsten vorgeht. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich das kann ich gar nicht leisten, dir da jetzt was sehr Präzises zu sagen. Deshalb werden wir dich jetzt zurückrufen. Wir schauen nach, was wir wissen. Zumindest können wir dir einen Leitfaden geben, wo du noch genaueres dann rausbekommen kannst. Ja, ich will einfach nur irgendwie eine Richtung haben, dass ich mal irgendwie weiß, wo ich da mal angreifen kann und denen mal da irgendwie vielleicht ein bisschen das Handwerk zu legen. Ja. Ich bitte dich aufzulegen, Elisa, und wir rufen dich gleich wieder an und hoffen, dass wir dir und euch dann vielleicht ein wenig zumindest helfen können. Mich würde es sehr freuen. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke schön. Tschüss, Elisa. Vielen Dank. Ciao. Ja, tschüss. Hier ist Tanja. Tanja ist 36. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Tanja. Tanja, was geht's bei dir? Mein Problem ist mein Gewicht in allen Bereichen. Wie schwer bist du denn? 108, 109 Kilo im Moment wieder. Ja, bei welcher Größe? 1,70. Ja. Ich habe schon ganz oft abgenommen. Durch die Schilddrüse immer wieder zugenommen. Sehe dementsprechend mit 36 aus wie ein altes Couchkissen. Also schön. Du siehst aus wie ein altes Couchkissen? Oder? Genau. Richtig. Also die Haut, es ist einfach viel zu viel Haut da, durch dieses Zunehmen, Abnehmen. Was war denn schon mal dein Höchstgewicht? Das höchste war 130 knapp. Das Niedrigste, was ich vor 3 Monaten noch hatte, waren 84 Kilo. Oh, so weit unten warst du schon? Ja. Das ist ja eine enorme Leistung. Wie hast du das geschafft? Das Essen halt komplett umgestellt, viel Sport gemacht. Also schon ziemlich konsequent gewesen. Ja. Klar, esse ich auch mal gerne ein Stück Schokolade. Muss einfach mal sein. Also ich bin jetzt nicht, dass ich hingehe und sage, ich muss nicht sein, finde ich. Wenn man so das im Fokus hat, abzunehmen, muss auch keine Schokolade sein, finde ich. Dann muss man eisern sein. Das muss doch für dich eigentlich, Tanja, ein großes Erfolgserlebnis gewesen sein, als du dann auf 84 Kilo warst. Das war schon das Problem. Es ist halt, dass ich jedes Mal wieder mit dem Gewicht hochgehe, wenn die Schilddrüsenwerte querschießen. ich habe dieses Morbus Hashimoto. Mhm. Das heißt also, die Schilddrüse zersetzt sich. Na, wenn es sich ein Stück weiter zersetzt, stimmt die Einstellung der Schilddrüse nicht mehr. Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden, weil die Leitung gerade so wackelig ist. Also es liegt an der Schilddrüse. Bist du denn in Behandlung wegen deiner Schilddrüse? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das macht einmal der Hausarzt eben die regelmäßigen Kontrollen. Ja. Und ein Endokrinologe ist da auch dran. Aber wenn du dann wieder zunimmst, dann liegt es doch auch daran, dass du dann wieder futterst, oder? Nein, das ist einfach die Schilddrüse, die dann in dem Moment nicht mehr so arbeitet, wie sie soll. Und das kann man nicht weil sie durch nicht mehr genug. Ja, du kriegst einfach nicht mehr genug Medikament. Also die Einstellung stimmt da nicht. Und die Einstellung kann man nicht dann schnell korrigieren? Kann man schon, aber es dauert halt alles, bis das dann wieder richtig funktioniert. Und das Gewicht geht sehr schnell hoch. Also ich sag mal, in 2 Wochen 10 Kilo. Und das Gewicht sind da drauf. Diese 10 Kilo kommen drauf, ohne dass man mehr isst? Genau. Einfach aufgrund der Schilddrüsenfehlfunktion. Richtig. Welche Aussichten hast du denn, diese Schilddrüsenerkrankung in den Griff zu bekommen? Irgendwann, also laut Hausarzt, ist irgendwann so ein Punkt erreicht, wo das Maximum an Schilddrüsenhormonen gegeben wurde, wo die Schilddrüse eben auch mal aufhört, sich zu zersetzen. Er kann aber nicht sagen, wann der Punkt ist. Er sagt immer nur, Geduld haben. Aber das schlägt halt wahrscheinlich dir auch sehr auf die Stimmung, dieses ganze Hin und Her. Ich bin im Moment nervlich einfach total unten, weil also ich sag mal, egal was an Problematik da ist, egal wo man hingeht, man kriegt immer nur zu hören, nehmen Sie erstmal ab. Mhm. Tun Sie erstmal was. Ich habe einen Antrag gestellt auf eine Brustangleichung, weil ich Brustkrebs hatte 2007. Mhm. Wurde abgelehnt, ich soll erstmal abnehmen. Mhm. Weil dann wird die Brust auch abnehmen und dann wird sich das schon korrigieren. Kann aber ja gar nicht, weil das müsste ja unterschiedlich abnehmen. Sagt denn der Schilddrüsenfacharzt zu dir auch, Sie müssen erstmal abnehmen? Nein, weil er dieses ganze Hin und Her ja jetzt seit Jahren mitkriegt. Mhm. Der sieht ja, ich bin ja regelmäßig da und er sieht ja, dann bin ich unten mit dem Gewicht, dann komme ich mal wieder, dann bin ich wieder oben mit dem Gewicht. Mhm. Was? Die was? Können halt immer nur einstellen. Was wäre denn für dich, wovon träumst du, welche Hilfe wäre die optimalste? Für mich wäre das Optimalste, das Gewicht irgendwann unten halten zu können und von der Krankenkasse die Möglichkeit zu kriegen, diese ganze überschüssige Haut loszuwerden. Mhm. Dass die mir vielleicht wenigstens eine OP zahlen würden, dass der Bauch zum Beispiel wenigstens schon mal wieder wie ein Bauch aussehen würde. Mhm. Aber ich habe so den Eindruck, ohne medizinischer Fachmann zu sein, dass du da in so einer Sackgasse steckst aufgrund der Schilddrüsenerkrankung. Genau. Und das ist das Problem, glaube ich. Also ich kriege halt gar keine Hilfe. Ich habe aufgrund dieser ganzen Schilddrüsensache, das ist ja so eine Hormonsache, habe ich im Ganzen dermaßen Hormonschwankungen, dass daraus eine Erkrankung entstanden ist. Nennt sich Acne Inversa. Ah, ja, ja. Das sind wieder Abszesse. Ich verstehe das. Oh, das ist ja eine zusätzliche. Auch da wird mir nicht geholfen. Das ist ja eine zusätzliche enorme seelische Belastung, wenn du von starker Akne auch noch befallen bist. Das sind halt diese Abszesse immer, die werden nur gespalten. Furchtbar. Aber mehr wird nicht gemacht. Also ist alles irgendwo vernarbt. Aber auch da geht man nicht dran, bevor ich abgenommen habe. Es ist immer wieder alles von dem Gewicht abhängig. Also wir rufen dich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal zurück. Ich finde, da müssen wir uns aber erstmal richtig Gedanken machen, um dir da einen guten Ratschlag zu geben, denn du brauchst wirklich Rat. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir, Tanja. Okay. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht, Valentin Kircher. Morgen heißt unser Thema Glück im Unglück. Was war bisher in eurem Leben das größte Glück im größten Unglück, das ihr erlebt habt? 1 Uhr Radio 1 Live? Nein, 1:05 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut, gute Nacht, tschüss.